die Mörder zu dir kommen. Färbt sich alles rot, wenn die Mörder zu dir kommen. Füllt sich dein Körper mit Schrot, wenn die Mörder zu dir kommen. Drück ich ab und du bist tot, wenn die Mörder zu dir kommen. Frisst du Messer, Hure, Zoo, wenn die Mörder zu dir kommen. Färbt sich alles rot, wenn die Mörder zu dir kommen. Füllt sich dein Körper mit Schrot, wenn die Mörder zu dir kommen. Drück ich ab und du bist tot, wenn die Mörder zu dir kommen. Frisst du Messer, Hure, Zoo, frisst du Messer. Wenn ich komm, um dich zu holen, wird es für dich tot erst. Seid ihr sicher, wenn ich komm, wirst du Opfer sterben. Nachts im Park lauer ich dich auf, mit der Maske im Gesicht. Ein in Chloroform getränktes Tuch drück ich dir ins Gesicht. Bis zur Bewusstlosigkeit, und dann nehm ich dich einfach mit. Dein Körper verladen im Wagen, ab jetzt wirst du für immer vermisst. Abgelegen in einer Ruine wachst du aufgefesselt an ein Stuhl, und ein Lappen stopf ich tief in dein Maul, damit du nicht um Hilfe schreien kannst, schreien kannst. Heute ist dein Todestag, Todestag. Deine Angst, sie steht dir auf der Stirn geschrien. Deine Hose, sie ist braun, und du hast dich voll gepisst, voll gepisst. Du alte Sau, das letzte, was du in deinem Leben tatest, dich voll zu scheißen und auch voll zu pissen. Ich werde dich einfach erfackeln. Ein Kanister gefüllt mit Benzin. Ich bekippe dein Körper und zünde dich an. Du verbrennst elendlich niemand, der helfen kann. In meinem Kopf sind die grausamen Mordgedanken, Visionen deines Todes und verstümmelte Körper landet in einem Loch, in einem Wald außerhalb deiner Stadt. Und keiner schöpft einen Verdacht. Ich bin ein Mörder, das habt ihr selbst aus mir gemacht. Der Mond steht am Himmel in einer verschleierten Nacht. Ich creepe und krieche aus meinem Versteck, Versteck, Versteck. Bin das Monster, das sich das Blut vor den Fingern leckt. Eine Beschwörungsformel rief mich in das verdammte Leben. Und nun trachte ich nach den Zehen von all jenen, die mir begegnet, die nicht wissen, was es bedeutet, das Böse ins Leben zu rufen. Ganz nach alter Schule lauer ich dir auf vor der Tür zu deinem Haus. Ein Schlag, du gehst knockout, und ich schleife dich dann mit. Gefesselt auf den Rücksitz fahren wir tief in den Wald. Ein Knebel in deinem Mund, du kannst dadurch nicht schreien. Deine Augen sind so glasig, weil du ununterbrochen weinst. Sind wir angekommen, dann ist es bald vorbei. Ich beende dein Dasein. Dein Kopf wird abgehakt mit einem scharfen Beil, und der restliche Körper, er hängt an einem Seil, damit du allmählich ausblutest. Auf Stahl, deinen Körper, sie Schmerz, das ist endlose Qual. Minuten werden zu Stunden, Tage werden zu Wochen. Rippe, Bein und Steiß, jeder Knochen wird gebrochen. Raum in Schrauben angelegt, das Sägeblatt es frisst sich durch Gewebe, bis die Slut daran stirbt. Exos hat Spaß beim Körper klein hacken, in Müllsäcke gestopft und im Kanal werden sie bestatten. Dunkle Wälder werden Menschen gebracht, vor dem Genixus schaufeln sie ihr Massengrab. Massengrab auf der Jagd, give a fuck, wenn wir kommen, sind ihr Leichenberge wachsen. Armageddon hat begonnen, wenn du uns überlebst, hast du das Glück gepachtet. Leider schieb ich dir die Glock wie Penis in den Rachen. Dich trifft keine Schuld, du hast einfach Pech gehabt. Gerade liegst du auf der Couch, plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Plötzlich bist du zerhackt. Wenn die Mörder zu dir kommen, färbt sich alles rot, wenn die Mörder zu dir kommen. Füllt sich dein Körper mit Schrot, wenn die Mörder zu dir kommen. Drück ich ab und du bist tot, wenn